Verdruß viel Ungemach empfinden. Von außen ist sie gold, doch will man weitergehen, so zeigt sich nur ein leerer Schatten und übertünchtes Grab. Sie ist den Sodomsäpfeln gleich, und die sich mit derselben Gatten gelangen nicht in Gottes Reich. Sie ist als wie ein scharfes Schwert, das uns durchläuft.